NDR 3, Kulturforum. Meine Damen und Herren, zur Erinnerung an den kürzlich verstorbenen Kulturphilosophen Günther Anders hat NDR 3 sein Programm geändert. Im Kulturforum senden wir heute ein Gespräch, das Matthias Greffrath 1985 mit Günther Anders geführt hat. Der Titel der Sendung: Wenn ich verzweifelt bin, was geht's mich an? Der Name Anders kam auf folgende Weise zustande. Als ich nach Berlin kam, ich wollte mich in Frankfurt habilitieren mit einer Musikphilosophie. Das Buch war schon geschrieben, das liegt da. Und mir sagte damals der Tillich, warten wir ein bisschen. Jetzt ist so eine Gefahr, dass die Nazis für ein, zwei Jahre vielleicht gefährlich werden könnten. Sie kommen dann wieder zurück. Aber jetzt verfolgen sie besser den Plan nicht weiter. Und ich bin nach Berlin gegangen. Und da ich gerade über Brecht im Hessischen Rundfunk einen Vortrag gehalten hatte, Bertolt Brecht als Philosoph, das war damals eine ganz ungewöhnliche Sache, ging ich zu Brecht und brachte ihm das und sagte, schauen Sie sich das an. Im Übrigen, ich muss von morgen an mein Geld verdienen, zerbrechen sich den Kopf, ob Sie mir helfen können. Und er las die Sache. Und am nächsten Tage bereits telefonierte er mit Jering. Und Brecht sagte übers Telefon, ich habe hier also jemanden, der von nun an jeden Tag im Börsenkurier schreiben muss, denn er hat kein Geld und er kann was. Und daraufhin wurde ich also von einem Tag zum anderen angestellt im Börsenkurier. So groß war der Einfluss von Brecht auf Jering. Und ich schrieb also über vergewaltigte Kinder und über Hegel-Kongress und Kriminalnovellen und alles, was überhaupt schwarz auf weiß geschrieben werden kann. Und eines Tages sagte mir der Jering, das geht nicht, dass die ganze Zeitung nur von Günter Stern geschrieben ist. Das ist völlig unmöglich. Lassen sich die Leser nicht gefallen, dass jeder Text vom selben Autor ist. Und da sagte ich zu ihm, dann nennen Sie mich doch irgendwie anders. Da sagt er, gut, ich nenne Sie anders. Und daraufhin habe ich alle nicht wissenschaftlichen Dinge, also weiter, Hegel-Kongresse war weiter unter Günter Stern, nicht wahr? Aber Gedichte oder so etwas war dann unter Günter Anders. Die Anekdote sagt nicht nur etwas über den Namen, sondern auch über die Arbeitsweise von Günter Anders aus. Eine Art philosophischen Journalismus hat er nie aufgegeben. Seine Themen hat er sich weder von den Profilierungszwängen der Universitätslaufbahn noch von den Systemzwängen der akademischen Philosophie vorgeben lassen, sondern immer von dem, was anstand. Er hat über Kafka und den Vietnamkrieg, über das Fernsehen und die Atombombe, über Beckett und über das Verschwinden der Welt geschrieben. Seine Analysen der Antiquiertheit des Menschen aus dem Jahre 1956, lesen sich heute so frisch, als wären sie für die neue, die zweite Anti-Atom-Bewegung, die sich Friedensbewegung nennt, geschrieben. Und seine Untersuchung über das, was eigentlich geschieht, wenn wir unsere Welterfahrung vorzüglich mithilfe des Fernsehens machen, die können umstandslos für den Widerstand gegen die totale Verkabelung von heute verwendet werden. Günter Anders wurde dem, was man so größere Öffentlichkeit nennt, erst spät bekannt. Eigentlich erst mit der Verleihung des Adorno-Preises 1983. Vielleicht liegt es auch daran, dass Günter Anders mit vielem so früh war, dieser Berufsmoralist, wie er sich gelegentlich genannt hat. Es liegt daran vielleicht, dass er schon einmal in den 50er und 60er Jahren als Theoretiker des Daseins unter dem Zeichen der Atombombe, als Chronist der Verwüstung der Menschen im Zeitalter der zweiten technischen Revolution geschrieben, gesprochen, demonstriert hat. Berufsmoralismus. Das ist ein Gewerbe, das im Jahrhundert von Auschwitz und Gulag, von Hiroshima und Vietnam, von Bewusstseinsindustrie und Gentechnik über Beschäftigung nicht zu klagen hat. Ein Berufsmoralist. Worauf kann der bauen in diesem amoralischen Jahrhundert angesichts der Schwäche der Friedfertigen und der Ohnmacht der Friedensgesellschaften und der humanistischen Unionen? Und wie wird man Berufsmoralist? Wenn man die Dinge miterlebt hat, die ich in meinem Leben erlebt habe, und ich habe auch schon am Ende des Ersten Weltkrieges furchtbare Dinge miterlebt, also ich war am Ende des Ersten Weltkrieges in einem paramilitärischen Verband zwangsweise als Schüler nach Frankreich gebracht worden und habe also dort die verstümmelten Soldaten, als 15-jähriger Junge die verstümmelten Soldaten gesehen und haben die furchtbare Behandlung der Zivilbevölkerung in Frankreich im Jahre 1917 gesehen. Dass man da Moralist wird, ist kein Wunder. Ich werde Ihnen meine erste moralistische Tat erzählen. Die fand in Rimorny in Frankreich in der Nähe von Charleville statt. Wir waren als Schulgruppe nach Frankreich gebracht worden, um die Obsternte dort angeblich zu pflücken, in Wahrheit zu ruinieren. Ich war der einzige Nicht-Christ in dieser Gruppe und wurde in jeder Nacht furchtbar gequält und gefoltert. Und man hat alles das mit mir getan, was dann im Jahre 1933 Allgemeinerscheinung geworden ist. Ich wurde krank und wurde eingeliefert in das Militärspital. Als ich ins Militärspital eingeliefert wurde, sagte man mir, wenn du im Garten gehst, wirst du einen französischen Jungen treffen, mit dem darfst du nicht sprechen. Der ist der Sohn eines Franc-Tireurs, den wir erschossen haben. Mit sowas spricht man nicht. Das war für mich eine Aufforderung, sofort mit dem Jungen zu sprechen, natürlich. Wie gesagt, ich war 15. Wir gingen im Garten aneinander vorbei und flüsternd auf Deutsch fragte ich ihn, ob er Deutsch versteht. Er schüttelte seinen Kopf. Dann, als wir wieder einander begegneten, fragte ich auf Französisch. Da hat er mein Französisch nicht verstanden. Und da kam ich auf die ingeniöse Idee, wenn ich je eine ingeniöse Idee gehabt habe, so war es diese, ihn Lateinisch anzusprechen. Denn Latein hatte er auf der Schule gehabt und Latein hatte ich auf der Schule gehabt. Das war die Lingua Franca. Und das ging sofort sehr gut. Und wir haben uns sofort sehr gut verstanden. Und er sagte, heute Abend, wenn es dunkel ist, komm herunter in den Garten. Da werden wir etwas feiern. Und ich bin am Abend in den Spitalsgarten gegangen. Und er führte mich in eine Baracke. In der Baracke hatte er einen Atlas aufgebaut. Rechts und links eine Stearinkerze und etwas weiße Farbe. Und wir haben die Grenzen der europäischen Länder übermalt und haben das erste vereinigte Europa zusammen hergestellt. Er, der Junge und ich. Und dann haben wir, um die Sache feierlicher zu machen, uns mit einem Messer Buchstaben in die Hände hineingeschnitten. Unio Europae, Prima Unio Europea oder irgend so etwas, ich weiß nicht mehr genau. Und wir bluteten wie die Schweine und rannten zur Krankenschwester, die eine Elsässerin war und die uns verband und dann fragte, warum blutet ihr beide? Und wir erklärten, wir haben den ersten Völkerbund gegründet. Da wurde sie das dritte Mitglied. Das ist der erste Völkerbund, der in Europa jemals existiert hat. Lange vor dem Ende des Weltkrieges. Das war im Jahr 1917. Sehr verändert habe ich mich nicht. Günther Anders wurde am 12. Juli 1902 in Breslau geboren. Er wuchs auf im behüteten Milieu jenes kulturell assimilierten jüdischen Bildungsbürgertums, das Goethe las und Schubert spielte, dessen Kinder im Schulchor sangen, wenn die Kaiserbrücke eröffnet wurde. Der Sohn des Psychologen William Stern studierte Philosophie bei Edmund Husserl, einem getauften Juden, der stolz darauf war, dem Vaterland im Ersten Weltkrieg einen Sohn geopfert zu haben. Günther Stern lässt sich eine Zeit lang von Heidegger beeindrucken, trennt sich aber von ihm, als er merkt, dass die Heideggersche Suche nach Konkretheit abstrakt ist und die Gewissheiten, die Heidegger vorweist, nicht in der Geschichte liegen, sondern außerhalb, in ewigen Invarianten. Günter Stern promoviert bei Husserl, er ist 22, hat es nicht zu eilig und hat zu viele Begabungen. Musik, bildende Kunst, Philosophie. Als Kulturberichterstatter der Vossischen Zeitung, später des Börsenkurier, schreibt er Kritiken, Berichte, Gedichte und Geschichten. Er steuert auf eine akademische Laufbahn zu, schreibt einen Aufsatz über die Weltfremdheit des Menschen, in der er, wie später Sartre, den Menschen als ein weltoffenes Wesen bestimmt und darauf besteht, dass die Anthropologie nicht die Wissenschaft des unveränderlichen menschlichen Wesens sei, sondern nur die seiner Grenzen sein könne. Unspezialisiert wie der Mensch in diesem Stück philosophischer Anthropologie, unspezialisiert und weltoffen bleibt auch der philosophische Publizist Günther Anders. Es ist erst der Verlauf der Geschichte, der ihn in die Spezialisierung treibt. Ursprünglich war ich außerordentlich systematisch angelegt. Und in der Zeit, in der ich meine Pathologie de la Liberté schrieb, hatte ich eigentlich vor, eine systematische philosophische Anthropologie zu schreiben. Und sehr viele Stücke davon existieren. Und diese philosophische Anthropologie wäre auch eingebaut gewesen in eine Naturphilosophie. Ich hätte nicht wie Heidegger einfach die Tatsache, dass es Tiere gibt, ausgelassen und die Tatsache, dass es Pflanzen gibt und dass wir in einer tierischen und pflanzlichen Welt leben, die hätte ich nicht ausgelassen. Und ich hätte nicht die Tatsache, dass es Maschinen gibt, ausgelassen. Bei Heidegger gibt es ja nur Hämmer und Sägen, aber keine Elektromotoren. Höchstens beim ganz späten Heidegger. Das alles war vorbereitet und sehr viele dieser Materialien werden einmal, falls sich jemand dafür interessieren sollte, werden einmal gefunden werden. Aber dann kam Hitler bzw. die Vor-Hitler-Zeit und die Forderung des Tages, die zu einer Forderung der Jahre wurde, nahm mich von morgens bis abends in Anspruch und ich habe die Dinge, die ich eigentlich in meinem Leben hätte schreiben wollen, eigentlich nicht geschrieben. All diese Dinge habe ich liegen lassen, als ich merkte, dass Hitler eine wirkliche Gefahr war und mir schien, dass die Position, die Sokrates eingenommen hat, denn Sokrates war ursprünglich auch naturphilosophisch interessiert, darüber spricht er einmal sehr unzweideutig. Ich finde, dass diese Position, die er eingenommen hatte, auch von uns eingenommen werden musste. Und statt der Breite des philosophischen Themas trat dann bei mir die Breite der verschiedenen literarischen Genres ein. Ich habe dann eben nicht nur in akademischer Form über Moral geschrieben, sondern habe versucht, Moral so zu formulieren, dass sie auch ankommt und dass sie auch ankommt bei denen, die heute moralisch entscheidend sind. Teils ist das die nicht-akademische Majorität der Menschen, teils sind das die tatsächlichen Führer der heutigen Menschheit. Ich habe also so und so viele Dinge so formuliert, dass sie eigentlich kategorische Imperative sind, die sich an die Führer der Wirtschaft oder die Führer der Technik richten, weil das die Leute sind, die sich heute die moralischen Konsequenzen dessen, was sie tun, überlegen müssen. Man könnte auch sagen, Günter Anders wurde Gelegenheitsphilosoph. Und die Gelegenheiten, die ihn ins Philosophieren trieben, waren die gesellschaftlichen Katastrophen und Infamien dieses Jahrhunderts. In ihnen lernte er den schnellen Zugriff aufs Konkrete, an ihnen, nicht an den Gedanken der Fachkollegen, erprobte er die Instrumente der Dialektik und der Phänomenologie. In Essays, in Erzählungen, in Fabeln, in Tagebüchern. Aus dem Tagebuch. März 1933. Nachtfahrt, Flucht nach Paris. Vom Bahnhof Zoo bis Köln, in der Abteilecke, hinter dem Regenmantel versteckt, Schlaf simulierend, denn auf den anderen Plätzen saßen fast pausenlos brüllend sieben SA-Männer und sangen: Wetzt die langen Messer auf dem Bürgersteig, lasst die Messer rutschen in den Judenleib. Blut muss fließen knüppelhageldick, wir scheißen auf die Freiheit und die Judenrepublik. Kommt einst die Stunde der Vergeltung, sind wir zu jedem Massenmord bereit. So vom Bahnhof Zoo bis Köln. Und ich war der Judenleib, der neben ihnen saß und den sie nicht erkannten. Man schrie in die Schublade, sofern man eine Schublade besaß, denn es gab ja Emigrationszeiten, in denen es uns so schlecht gegangen ist, dass wir keinen Schreibtisch hatten mit einer Schublade, sondern dass wir eben einfach auf den Knien. Benjamin hat viele Sachen auf den Knien geschrieben. Es war also, abgesehen von Leuten, die bereits mit einem etablierten Namen im Ausland ankamen, Leute wie Thomas Mann, Heinrich Mann, Klaus Mann, Ernst Toller, Feuchtwanger, Arnold Zweig, die konnten selbstverständlich im Ausland, in Frankreich und in England publizieren. Aber ich kam in die Emigration als jemand, der zwar bereits vor Jahren promoviert hatte, aber literarisch war ich noch gar nicht etabliert. Man kannte mich nicht. Und dazu kommt noch, das ist ein sehr interessantes Problem, dazu kommt noch, dass ich völlig unfähig war, in der fremden Sprache zu schreiben. Ich habe mein Leben lang, also auch die 14 Jahre meiner Emigration, immer nur Deutsch weitergeschrieben. Ich habe tagsüber in der Fabrik Englisch gesprochen, kam nach Hause und so wie man sich ein saures Hemd anzieht, so zog ich mir mein saures deutsches Hemd an und schrieb auf Deutsch weiter. Und schrieb auf Deutsch weiter, weil ich ja für das Deutschland nach Hitler schrieb. Wenig veröffentlicht Günther Anders in den Jahren der Emigration. Allenfalls dann und wann eine Geschichte, eine Fabel oder ein Gedicht im New Yorker Aufbau. Aber in Hollywood, wo er tagsüber in der Fabrik arbeitet und abends mit Brecht, mit Horkheimer und Adorno diskutiert, und in New York sammelt er den Rohstoff für seine phänomenologischen Analysen. In der Geräte- und Maschinenwelt des 20. Jahrhunderts sieht er die Blaupausen, die Konstruktionszeichnungen für die Menschenseelen der Zukunft. Und in kategorial strengen Untersuchungen bilanziert Günther Anders mikroskopisch genau die fragwürdigen Gewinne der Technik. Automatisierung und elektronische Medien erfüllen uralte Menschheitsträume, wie den nicht mehr arbeiten zu müssen oder den Raum und Zeit überwinden zu können. Aber zugleich gefährden sie die Fähigkeiten, Gefühle und Welterfahrungen, die den Menschen des 19. Jahrhunderts noch selbstverständlich waren. Dass Günther Anders Analysen des Radiohörens aus den 40er Jahren noch heute im Zeitalter des Walkman gelten, lässt auch erkennen, dass bei allem Fortschritt im Detail der Verdacht nicht unbegründet ist, dass wir schon längst in so etwas wie einer neuen, stationären Symbiose von Mensch und Technik stecken. Die Liebenden, die mit einem sprechenden Portable am Ufer des Hudson, der Themse oder der Donau spazieren gehen, sprechen nicht zueinander, sondern hören einer dritten Person zu, der öffentlichen, zumeist anonymen Stimme des Programms, die sie einem Hündchen gleich spazieren führen, richtiger, von der sie sich spazieren führen lassen. Ihre Promenade machen sie, da sie eben nur das Miniaturpublikum sind, das der Stimme des Programms folgt, nicht zu zweien, sondern zu dritt. Von einer intimen Sprechsituation kann also gar keine Rede sein. Diese ist von vornherein aufgehoben. Und wenn es zwischen den Zweien trotzdem zu Intimitäten kommt, so verdanken sie Anleitung und Anregung dazu, ja selbst die Erregung, nicht eigentlich einander, sondern eben der dritten Person, der heiser oder schwül sprechenden oder krähenden Stimme des Programms, die, denn was heißt Programm anders, den beiden vorschreibt, was und wie zu fühlen oder zu tun an der Tages- oder Nachtordnung ist. Aber die Liebessituation ist nur ein Beispiel, das krasseste. In ähnlichem Sinne unterhalten lassen sie sich in jeder Situation, ja, bei jeder Beschäftigung. Und selbst dann, wenn sie versehentlich miteinander reden, redet hinter ihnen als Hauptperson, als Tenor, die Stimme des Rundfunks und gibt ihnen das tröstliche und sichere Gefühl, dass sie das auch dann noch tun wird, wenn sie selbst sich schon ausgeredet haben werden. Selbst nach ihrem Tode. Gleich in welchem zivilisatorisch-politischen Raum diese Entwicklung vor sich geht und weitergeht, der Endeffekt, in dem sie mündet, muss überall der gleiche sein. Nämlich in einem Typ von Menschen bestehen, der, da er selbst nicht mehr spricht, nichts mehr zu sagen hat. Und der, weil er nur hört, und zwar immerfort, ein Höriger ist. Die Antiquiertheit des Menschen, so heißt das Buch, das der wieder nach Europa zurückgekehrte Günter Anders 1956 veröffentlicht und in dem er die Verwandlung des alten Menschen in ein Anhängsel der Massenprodukte und der Medien beschreibt. An der philosophischen Tradition ist er geschult, aber die zweite technische Revolution treibt Anders zu immer neuen Begriffsbildungen. Prometheische Scham, das ist der Neid der unvollkommenen Menschen auf die gefühllosen, funktionierenden Maschinen und auf die glatte Oberfläche der Warenverpackung. Schizotopie, das ist die Welterfahrung des radiohörenden Säuglings. Verbiederung der Welt, das ist die Belieferung mit Meinungen durch die Medien, die uns Unverständliches, Bedrohliches und Fremdes als Vertrautes, Selbstverständliches und Nahes servieren. Und gerade heute, wo die Reste an Öffentlichkeit in immer mehr Kanäle kanalisiert werden, ist an Günter Anders Medienanalyse zu erinnern. Wenn die heutige gesendete Welt in unsere Augen und Ohren hineinfliegt, soll sie als eingängige, widerstandslos in uns untergehen. Unsere, ja, sogar wir selbst werden. Womit gesagt ist, dass es sich erübrigt, nachträglich falsche, von der Welt abweichende Weltansichten, also Ideologien, zu arrangieren, da das Geschehen der Welt selbst sich eben bereits als arrangiertes Schauspiel abspielt. Wo sich die Lüge wahrlügt, ist ausdrückliche Lüge überflüssig. Und was ausdrückliche Ideologie überflüssig gemacht hat, ist die Tatsache, dass unwahre Aussagen über die Welt Welt geworden sind. Natürlich klingt die Behauptung, dass Welt und Ansicht von Welt, dass Wirkliches und Deutung von Wirklichem nicht mehr zweierlei sein sollen, sehr befremdlich. Aber diese Befremdlichkeit verliert sich sofort, wenn man sie im Zusammenhang mit anderen analogen Zeiterscheinungen sieht, etwa mit der, dass Brot und Brotschnitte, da das Brot bereits geschnitten verkauft wird, nicht mehr zweierlei sind. So wenig wir das bereits gebackene und geschnittene Brot zu Hause noch einmal backen und schneiden können, so wenig können wir das Geschehen, das uns in ideologisch bereits vorgeschnittenem, in vorgedeutetem und arrangiertem Zustande erreicht, ideologisch noch einmal arrangieren oder deuten. Oder von dem, was ab ovo als Bild geschieht, uns zu Hause noch einmal ein Bild machen. Dieses Nicht-Können ist nun aber eine höchst eigentümliche Art von Unfähigkeit, eine ganz neuartige. Wenn wir früher unfähig waren, dieses oder jenes Stück Welt aufzufassen oder zu deuten, so deshalb, weil das Objekt sich uns entzog oder uns einen Widerstand entgegensetzte, den wir nicht brechen konnten. Aber es ist überraschenderweise gerade diese Widerstandslosigkeit der gesendeten Welt, die deren Auffassung und Deutung verhindert. Oder vielleicht gar nicht so überraschenderweise. Die glatte Pille, die widerstandslos herunterrutscht, fassen wir nicht auf, wohl aber das Stück Fleisch, das wir erst kauen müssen. Und derart pillenartig ist die gesendete, leicht eingängige Welt. Denn die Fußballmatches, Gerichtsverhandlungen, ja, politischen Demonstrationen sind eigentlich bereits im Vergleich zu ihren millionenfach gehörten oder gesehenen Übertragungen unscheinbar und unwirklich geworden. Statt für die angeblichen Originalbeteiligten und Originalzuhörer sind sie schon von vornherein für die Millionen von Reproduktionslauschern und Zuschauern gemeint. Viele von ihnen sind nicht etwa so wichtig, dass sie übertragen werden, sondern werden erst durch die Übertragung wichtig, gedeihen erst durch diese zu geschichtlicher Realität, werden nur weil die Übertragung wichtig ist, arrangiert. Theatrum Mundi. Das konkrete Philosophieren, das alle Arbeiten Günther Anders auszeichnet, zerstört die traditionellen philosophischen Begriffe, mit denen die Menschen sich und die Welt zu verstehen gewöhnt waren. Denn was ist Wirklichkeit noch, wenn unsere Erfahrungen zunehmend von anderen produziert werden? Was ist Handlung für den Fließbandarbeiter? Und schließlich, was ist Freiheit in der atomaren Situation? Denn waren Günther Anders Analysen der Technik und der Medien noch getragen von der auf nichts gegründeten Hoffnung, dass der Mensch ein Wesen sei, das nicht nach Belieben ummodelliert werden kann, so steht seit dem 6. August 1945 die Frage, ob dieses Wesen denn überhaupt noch eine Zukunft habe. An diesem Tag ließ der amerikanische Präsident Harry Truman die erste Atombombe über Hiroshima abwerfen. Als die Bombe über Hiroshima fiel, war es für mich auch eine ungeheure, grauenhafte Überraschung. Und ich kann auch nicht sagen, dass ich vom ersten Tag an in der Lage gewesen wäre, sprachlich diesem Faktum gerecht zu werden. Ich hatte das Gefühl, als schreibender und lehrender Mensch, wir müssen versuchen, diesem ungeheuren Geschehen sprachlich nachzukommen, weil wir sonst also überhaupt nicht wissen, was wir tun. Wir müssen versuchen, nachträglich zu wissen, was wir tun. Das hat ziemlich lange bei mir gedauert, ehe ich gewagt habe, mich vor ein Stück Papier zu setzen. Ich erinnere mich, es war in New England irgendwo, bei Mount Washington, wo ich zum ersten Mal versuchte und wo ich stundenlang vor einem Blatt Papier saß, ohne schreiben zu können. Und das zweite Mal, das war schon hier in Europa, ist es mir, glaube ich, gelungen. Das ist dann das Kapitel in der Antiquierter des Menschen über die Bombe und die Wurzeln unserer Apokalypse-Blindheit. Und ich glaube, das Wesentliche, was ich dann schließlich doch aufzuschreiben in der Lage war, war die Diskrepanz zwischen dem, was wir vorstellen können und was wir herstellen können. Und ich glaube in der Tat, dass mit der Betonung dieser Diskrepanz unser Zeitalter charakterisiert ist. Und ich glaube, dass die Schlechtigkeit, die man früher identifizierte mit Sinnlichkeit oder mit Feigheit oder Sittenlosigkeit, dass die Schlechtigkeit heute identifiziert werden muss mit Fantasielosigkeit. Ich glaube in der Tat, da wir die Aktionen von der Größe von Hiroshima nicht wirklich sehen können, ich glaube in der Tat, dass derjenige, der die Realität von heute erkennen will, fantasieren muss. Dass die Wahrnehmung viel weniger leistet als die Fantasie und dass wir, um empirisch unserer Welt gewachsen zu bleiben, von der Empirie fortgehen müssen zur Fantasie. Wir sind in einer Epoche, in der die Ereignisse zu groß geworden sind, als dass wir sie auffassen konnten. Und das geht so weit, dass wenn ich mit Opfern von Hiroshima mich unterhalten wollte über den Augenblick, um den es sich gehandelt hat, sie alle einfach schweigsam blieben, weil es zu groß war, als dass sie sich nicht nur zu groß, als dass sie das in ihrem schwachen Englisch hätten beschreiben können. Es war zu groß, als dass sie sich daran hätten erinnern können. Es war zu groß, als dass sie es hätten wahrnehmen können. Und das gehört wirklich auch zum Charakter der heutigen Zeit, dass wir Situationen herstellen, denen wir psychologisch absolut nicht mehr gewachsen sind. Und ich glaube, dass wirklich, wenn man mich fragen würde, was ist die eigentliche These deiner Philosophie in deinen Jahrzehnten des Philosophierens gewesen, dann würde ich doch sagen, dass die Entdeckung des Überschwelligen und die Diskrepanz zwischen dem, was wir vorstellen und was wir herstellen können, dass das wirklich die Grundfunde meines Philosophierens gewesen sind. gewesen sind. Die Welt hatte sich so ungeheuer verändert in meiner Lebenszeit, dass ich direkt von den Phänomenen zur Sprache und zur Einsicht kommen musste und dass der Umweg über die Meinungen, die andere darüber hatten, nicht nur überflüssig, sondern sinnlos gewesen wäre. Wenn man über die Atombombe schreibt, hat es keinen Zweck, sich auf den Theätet oder auf die Phänomenologie des Geistes. Wir haben heutzutage anders zu philosophieren, als wir es in den letzten 2000 Jahren getan haben. Wir haben tatsächlich zu versuchen, direkt von der Wirklichkeit zur Sprache zu kommen und die klassischen Texte, die vorliegen, auszulassen. Wie sollen wir uns heute hinsetzen und Ontologie treiben? Ich habe also als junger Mann sehr viel Ontologie getrieben, als Schüler von Heidegger, in einer Situation, in der wir nicht wissen, ob wir morgen noch da sein werden. Was hat es für einen Sinn, über den Sinn von Sein zu sprechen, wenn wir nicht wissen, ob wir noch sein werden? Die Frage Sein oder Nichtsein, Herr Hamlet, hat heute erst Sinn bekommen. Die Differenz zwischen Ontologie und Ethik ist zerrissen worden durch die heutige Situation. Und ich würde durchaus sagen, dass solche Bücher wie Endzeit und Zeitenende gleichzeitig ontologisch und moralische Bücher sind. Das geht so weit, dass ich sagen würde, dass ich ein ontologisch Konservativer bin. Denn worauf es heute ankommt, ist, dass erst einmal die Welt gleich wie sie ist erhalten bleibt. Es gibt den berühmten Ausspruch von Marx, die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kommt darauf an, sie zu verändern. Aber auch das reicht nicht mehr. Es genügt nicht, die Welt zu verändern. Es kommt darauf an, sie erst einmal zu bewahren. Dann wollen wir sie verändern, und sehr revolutionär verändern. Aber erstmal müssen wir in einem echten Sinne konservativ sein. In einem Sinne konservativ sein, wie kein heutiger, sich konservativ nennender Mann es zugeben würde. Günter Anders, der über Kafka und Brecht geschrieben hat, der gern auch über Rembrandt, Berlioz und Tintoretto geschrieben hätte, Günter Anders hat sein Thema gefunden. Oder sein Thema ihn. Seit 1950 lebt Günter Anders in Wien. Ende der 50er Jahre schlägt er eine Professur in Berlin aus. Es ist wichtiger, dass es die Menschheit gibt, als dass es Philosophie gibt. Und es hat auch nicht immer Philosophie gegeben. Philosophie ist eine ganz spezielle Art theoretischer Beschäftigung, die es also vor dem archaischen Griechentum überhaupt gar nicht gegeben hat. Man kann nicht eigentlich von chinesischer Philosophie sprechen. Die Weisheit, die es dort gegeben hat, ist nicht das, was wir in der Geschichte der Philosophie als Philosophie bezeichnen. Ich bin als Philosoph an der Philosophie überhaupt nicht interessiert, sondern an der Welt. Ebenso wenig wie der Astronom sich interessiert für Astronomie. Der Astronom interessiert sich für die Gestirne. Und ich interessiere mich für die Welt und ob es Philosophie gibt und ob man das, was ich treibe, Philosophie nennt oder ob man es, ich weiß nicht wie, nennt, ist mir völlig wurscht. Günter Anders Texte zur atomaren Situation wollen Erkenntnis, Gefühl und Moral der atomaren Situation gleichzeitig machen. Dehnungsübungen hat er sie genannt. Dehnungsübungen für uns und unser zurückgebliebenes Gefühl. Fernstenliebe will er hervorrufen, mit der, wenn man den konservativen Anthropologen etwa Arnold Gehlen glauben darf, der Mensch heillos überfordert sei. Fernstenliebe, die aber die adäquate Reaktion ist in einer Epoche, in der der atomare Krieg Freunde und Feinde, gegenwärtiges und zukünftiges Leben gleichermaßen bedroht. In seinem Tagebuch aus Hiroshima und Nagasaki, Der Mann auf der Brücke, setzt Günter Anders den Leser Meditationen aus, wie der über ein Foto aus Nagasaki, auf dem ein Schatten auf einer Mauer zu sehen ist und sonst nichts. Da hat er am Vormittag des 9. einer nichtsahnend an dieser Mauer gelehnt. Und dann hatte der Blitz eingeschlagen. Und im Augenblick war die Mauer eine glühende Fläche und der Mann Asche gewesen. Nicht dagegen verglüht war diejenige Mauerfläche, die der Mann im letzten Bruchteil seiner letzten Sekunde zugedeckt hatte. Dieses Stück war durch die Blitzlichtaufnahme festgehalten, als negativ. Dieses Stück hatte er gerettet. In diesem Negativ hatte er sich gerettet. Denn es ist die einzige Spur, die von seinen Erdentagen bleiben wird. Was also wird bleiben von uns? Das also wird bleiben vom letzten Menschen. Seine Kontur auf dem Gegenstande, den sein Leib im Augenblicke des Blitzes zufällig schützen wird. Das wird das letzte Bild vom letzten Menschen sein. Wenn man es ein Bild nennen darf. Denn Zeugen, die es finden würden oder die es erkennen könnten, die wird es ja nicht geben. Sondern nur andere Schattenbilder auf anderen Mauern. Aber die werden blind sein und einander nicht erkennen. Alle bisherige Philosophie bis zu Adorno inklusive gehen von der Selbstverständlichkeit des Weitergehens der Welt aus. Und wir leben zum ersten Mal, das hat es in der Geschichte nicht gegeben, in einer Welt, von der wir nicht wissen, ob sie bleiben wird. Früher hat der Tod in der Welt stattgefunden. Und eine Epoche hat in der weitergehenden Geschichte der Menschheit stattgefunden. All diese Dinge gelten nicht mehr. Günter Anders hat in den 50er und 60er Jahren nicht nur das Vorhandensein der Bombe, er hat auch die falschen Gedanken über die Bombe, und das sind nicht wenige, schon damals einer Kritik unterzogen, die bis heute nicht überholt ist. Nichts ist falscher als die beliebte Redensart der Halbgebildeten. Wir lebten ohnehin schon im Zeitalter der Angst. Das wird uns nur von den publizistischen Fellow Travelers derer eingeredet, die Angst davor haben, dass wir wirklich die wahre, das heißt der Gefahr angemessene Angst aufbringen könnten. Vielmehr leben wir im Zeitalter der Verharmlosung und der Unfähigkeit zur Angst. Das Gebot, unsere Vorstellung zu erweitern, bedeutet also in concreto, wir haben unsere Angst zu erweitern. Postulat, habe keine Angst vor der Angst, habe Mut zur Angst. Auch den Mut, Angst zu machen. Ängstige deinen Nachbarn wie dich selbst. Freilich muss diese unsere Angst eine von ganz besonderer Art sein. Erstens, eine furchtlose Angst, da sie die Angst vor denen, die uns als Angsthasen verhöhnen könnten, ausschließt. Zweitens, eine belebende Angst, da sie uns statt in die Stubenecken hinein, in die Straßen hinaus treiben soll. Drittens, eine liebende Angst, die sich um die Welt ängstigen soll, nicht nur vor dem, was uns zustoßen könnte. Meditationen wie die über den Schatten auf der Mauer in Nagasaki, moralische Gebote wie das über den Mut zur Angst, formuliert werden sie von einem militanten Atheisten, der zum Beispiel in seinen 1983 erschienenen Ketzereien nicht müde wird, das offenbar immerwährende Bedürfnis der Menschen nach Transzendenz zu verspotten. Aber das ist kein Paradox. Moral und Meditation verstanden als Dehnübung des Gefühls, sie erhalten nun ihre diesseitige Rechtfertigung durch die Bombe. Die erst macht die Menschheit zu einer. Und die Friedensbewegung erhält Züge einer säkularen Kirche nicht zur Verwirklichung des Heils, sondern zur Verhinderung des Unheils. Die Rede von der Menschheit, wie wir sie im gebildeten Bürgertum gehabt haben, im deutschen Bildungsraum etwa seit Herder, würde ich denken. Die Rede von der Menschheit ist tatsächlich solide und sinnvoll und fundiert geworden, erst durch die Tatsache, dass die ganze Menschheit gleichzeitig gefährdet ist. Wir leben unter einem Dach, aber es ist das Dach des möglichen Todes. Global ist die Gefahr, darum ist die Bewegung global. Diese Bewegung ist in der Tat etwas sehr Sonderbares, denn sie ist keine Partei. Sie kann schon deshalb keine Partei sein, weil sie ja tatsächlich eine Menschheitsbewegung geworden ist. Da sie aber nicht eine religiöse Bewegung ist, obwohl natürlich sehr viele religiöse Elemente der verschiedensten Religionen mit hineinrinnen in die Bewegung. Das ist stets so gewesen, wenn neue große Bewegungen in Gang kamen. Wenn man fragt, was es eigentlich soziologisch sei, kann man noch keine eindeutige Antwort geben. Und diese Ungenauigkeit ist nicht die Ungenauigkeit von mir, dem Theoretiker, sondern es ist die Ungenauigkeit des Geschehens, das im Wachsen ist und sich selbst noch nicht vollkommen hat definieren. Auch die wohl bekannteste Schrift aus der Zeit der ersten Anti-Atom-Bewegung enthält Elemente einer Moral im Atomzeitalter. Es ist Günther Anders' Briefwechsel Off Limits für das Gewissen, ein Briefwechsel mit dem Hiroshima-Piloten Claude Etherley. Dieser Mann, der das Zeichen zum Abwurf der Bombe über der japanischen Stadt gab, dieser Mann war unfähig, mit seiner Schuld zu leben. Er wurde deshalb immer weiter schuldig, beging etwa Bankeinbrüche, bei denen er das Geld liegen ließ. Er tat es, bis ihn die Air Force in eine geschlossene Anstalt schickte. Hiroshima, so sagten die Psychiater, Hiroshima reicht nicht aus, sein Verhalten zu erklären. Aber in die Chronik dieses Jahrhunderts geht dieser texanische Pilot, so Günther Anders, vielleicht als die Gegenfigur zu Adolf Eichmann ein, der ja nichts als ein Schräubchen gewesen sein wollte. Claude Etherley war das Schräubchen mit Gewissen. Seine Leistung bestand, so Anders, im Bereuen von etwas, das er nur mitgemacht hatte. Diese Einsicht in das schuldlose Schuldigwerden, in die Indirektheit der heutigen Verstrickung, ist die entscheidende, die unentbehrliche Einsicht unseres Zeitalters. Denn was für Hiroshima gilt, gilt auch für Auschwitz. Und nicht nur das. Es gilt für alles Arbeiten in diesem Jahrhundert. Die Täter, mindestens viele von ihnen, haben sich in den Situationen, in denen sie ihre Verbrechen begingen, im Prinzip nicht anders benommen, als sie es in ihrem Arbeitsbetrieb, der sie geprägt hatte, gewöhnt gewesen waren. Denn zum durchschnittlichen Betrieb, mindestens zum heute ausschlaggebenden Großbetrieb, gehört es eben, dass er, gleich was seine Ziele sein mögen, auf Verbindlichkeit Anspruch macht. Und zum Arbeitenden, dass er mitgetrieben mittreibe. Dass er, obwohl seine einzige Raison d'être darin besteht, täglich zur Erreichung der Betriebsziele beizutragen, noch nicht einmal Eigentümer des Zielbildes der Produktion ist, dass diese Ziele ihn nichts angehen. Wenn dem so ist, wenn er also das Ziel nicht weiß, nicht zu wissen braucht oder nicht wissen soll, dann braucht er offensichtlich auch kein Gewissen zu haben. Produkt und Herstellung des Produktes sind, moralisch gesprochen, auseinandergerissen. Der moralische Status des Produkts, zum Beispiel von Giftgas oder der Wasserstoffbombe, wirft keinen Schatten auf den moralischen Status dessen, der arbeitend an dessen Produktion teilnimmt. Gleich, ob er es weiß oder nicht weiß, was er tut, Gewissen für das, was er tut, braucht er nicht. In den 50er Jahren formuliert Günther Anders die Ideen des hippokratischen Eides für Naturwissenschaftler und des Produktstreiks für Rüstungsarbeiter. Es sind Ideen, die von der Kampf-dem-Atomtod-Bewegung propagiert werden. Damals sammelte der amerikanische Nobelpreisträger Linus Pauling Tausende von Unterschriften von Wissenschaftlern, die sich verpflichteten, niemals am Bau der Bombe mitzuwirken. Und auch damals schon erklärten sich Gemeinden in aller Welt symbolisch zu atomwaffenfreien Zonen. Und nicht erst heute wird das alles von der staatstragenden Presse als Meinzelmännchen-Mentalität verspottet. Aber die erste Kampf-dem-Atom-Tod-Bewegung brach Ende der 60er Jahre zusammen. Ich glaube nicht, dass es innere Gründe gegeben hat. Bewegungen kosten Geld. Man kann nicht so große Bewegungen wie Kampf dem Atomtod mit 10 Pfennig finanzieren. Und ohne Geld kann man kein Flugblatt drucken und kann man keine Einladung schicken und kann man keinen Redner sprechen lassen. Kurz und gut, die Sache ist eingegangen und ein paar Leute haben versucht, Brücken zu schlagen. Diese Zeit der nicht existierenden Anti-Atom-Bewegung, diese Zeit zu überbrücken, doch mindestens durch ein paar Bücher, die jetzt plötzlich wieder oder nun erst wirklich aktuell werden, weil die Gefahr außerordentlich gestiegen ist. Aber der Moralist Günther Anders war auch in der Zeit zwischen den beiden Anti-Atom-Bewegungen nicht arbeitslos. In den 60er Jahren veröffentlichte er neben einer Sammlung von Fabeln ein Buch über Auschwitz, die Schrift an der Wand, das das traurige Schicksal aller seiner Bücher teilte. Es veraltete nicht. 1979, nach der Ausstrahlung der Holocaust-Serie, konnte es dann wieder aufgelegt werden. Auschwitz ist immer noch nicht begriffen. In Berlin nimmt Anders am Vietnam-Tribunal des Russell-Komitees teil und veröffentlicht unter dem Titel Visit Beautiful Vietnam eine Analyse der Sprache des Vietnamkriegs und seiner Gräuel. Sie erinnern sich an den Fall des Colonel Calcalle, hieß er, wo also so und so viele Soldaten, die täglich sahen, dass Maschinen, meistens die Helikopter, Massengrausamkeiten herstellen konnten, die das sahen und die neidisch wurden und endlich auch mal selber wieder töten wollten, menschlich töten wollten, mit eigenen Händen töten wollten. Und das ist ja tatsächlich in Mailai aufs Furchtbarste geschehen. Mir scheint, dass wir also bereits in einer Situation sind, die nicht mehr die Situation des Zweiten Weltkrieges ist, wo man von oben gebombt hat, sondern wir sind in der Situation, in der der Mensch darüber wütend ist, dass er nur noch mit Maschinen umbringen kann, denn er will do it yourself. Er will es selber tun können. Seit 1979 ist fast in jedem Jahr ein neues Buch von ihm herausgekommen. Ergänzte Neuauflagen der Atomschriften, Ketzereien, Erzählungen, Fabeln, der zweite Band der Antiquiertheit des Menschen mit Analysen über das Verschwinden der Wirklichkeit. Zu alt, um noch einmal auf die Foren und auf die Straßen zu gehen, unterstützt er die neue, die Friedensbewegung mit Aufsätzen, mit Vorschlägen. Die Situation ist seit den 50er Jahren im Prinzip dieselbe, aber besser geworden ist sie nicht. Ich glaube, dass die Zahl der atomgerüsteten Staaten ungeheuer gestiegen ist, dass die Zahl der hergestellten und bereitstehenden Atomwaffen gleichfalls ungeheuer gestiegen ist und dass die Unübersichtlichkeit der politischen Situation so groß geworden ist, dass irgendein zufälliges Ereignis an einer Ecke der Welt, wo man gar nichts Spektakuläres erwartet, dass ein Ereignis dort eine erste Reaktion auslöst, die eine zweite auslöst, die schließlich, und leider Gottes sind die Entscheidungen ja nicht den Menschen mehr in die Hände gegeben, sondern den Computern, dass dann ein Computer gewissermaßen das grüne Licht sieht und losschießt, eine Situation, die nicht mehr, ein Prozess, der nicht mehr aufzuhalten ist, denn innerhalb von wenigen Minuten, selbst bei den größten Entfernungen der Schüsse, innerhalb von ein paar Minuten, ist ja das Ziel erreicht. Und die Gefahr ist deshalb so groß, weil es eigentlich keine Tuenden mehr gibt, die das Resultat ihres Tuns sehen. Geschehen tut das alles durch ein computergesteuertes Rotlicht. Keiner fühlt sich schuldig, keiner sieht den Effekt seines Tuns. Und das ist eigentlich, das ist eine Sache, die nicht nur für die Atomgefahr gilt, sondern die für unser ganzes technologisches Dasein gilt. Wir sehen nicht mehr, was wir tun. Die neue, die Friedensbewegung, ist buntscheckiger als die alte Bewegung gegen die Atombombe. Die Friedensbewegung ist liiert mit der Ökobewegung, mit der Alternativbewegung. Günter Anders hält dieses Zusammenschießen unterschiedlicher Rettungsmotive in einer Bewegung für eine Stärke. Und er steht im Kontakt mit dieser umfassenden Bewegung, auch wenn er nicht alles unterschreibt und schon gar nicht den puren antitechnischen Affekt. Ich bin durchaus kein Maschinenstürmer und kein Antitechniker. Und ich weiß ganz genau, dass die Technik irreversibel ist. Ich bin also nicht einer, der glaubt, durch Spinat die Weltfragen lösen zu können. Nicht? Aber ich glaube, dass diesmal und in der Zwischenzeit zwischen dem ersten Kreuzzug und dem zweiten Kreuzzug ist ja sehr vieles an Asphaltierung der Welt geschehen. Ich glaube, dass es diesmal wirklich eine mehr oder minder große Einsicht in die Gefahr, die die Technik als solche mit sich bringt, ist und dass, obwohl die atomare Gefahr im Vordergrund steht, eben doch die Furcht vor der Gefahr eingebaut ist in eine allgemeinere Furcht, die nicht unberechtigt ist. Damals waren wir Spezialisten gewissermaßen. Unterdessen sind Dinge geschehen, von denen wir damals noch wenig Ahnung hatten. Also zum Beispiel die Genmanipulation. Es ist in der Tat eine weltgeschichtliche Bewegung geworden, weil es eine Rückbesinnung der technisierten Menschheit auf das ist, was sie tut und sich damit antut. Das ist ein weltgeschichtliches Ereignis, das ist gar keine Frage. Ein weltgeschichtliches Ereignis, aber das ist eine Feststellung. Zu Hoffnung berechtigt sie nicht. Es ist etwas geschehen, was man vorher nicht gewusst hat. Die Rolle der Masse ist nicht so, wie wir es seit der Französischen Revolution geglaubt hatten. Wir sind nicht nur in einem Zeitalter der Vermassung, sondern in einem Zeitalter der Solistik. Das heißt, ein Einzelner ist in der Lage, aufgrund einer Laune, die er politische Entscheidung nennen mag. Ein Einzelner ist in der Lage, dadurch, dass er einen Knopf drückt, etwas auszulösen, was Millionen oder die Menschheit zugrunde richten kann. Und es ist die Frage, ob gegen die Gefahr solistischer Auslösungen die Masse etwas tun kann. Es könnte vielleicht eine Prozession der 4 Milliarden Menschen begleitet von allen lebenden Wesen der Erde über die Erde ziehen und schreien und blöken und kreischen, Kampf dem Atomtod, und der Knopfdrücker hoch in den Lüften würde nicht nur diese Prozession nicht sehen, sondern wenn er sie aus seinem Flugzeug aus sehen würde, als ein Puppengeschehen sehen, denn je höher man fliegt, umso unwirklicher wird das Gesehene. Und es ist durchaus denkbar, dass die Massenbewegungen eine viel geringere Funktion haben, als wir bis heute gedacht oder gehofft oder gefürchtet hatten. Einen Atlas der Zerstörungen des Menschen und des Menschenbildes des 19. Jahrhunderts, einen solchen Atlas hat Günther Anders zusammengeschrieben in seinem Leben. Gibt es in diesem Atlas auch grüne Flecken? Gibt es in ihm Zukunft? Gibt es nicht vielleicht doch Hoffnung für den Moralisten? Ob sich Hoffnung von irgendwo speist, das wage ich nicht zu beantworten. Ob das, was ich tue und getan habe, Erfolg haben wird, weiß ich nicht, bezweifle ich. Aber wenn auch nur die kleinste Chance besteht, dass man in dieser entsetzlichen Situation, in die die Welt sich gebracht hat, helfend eingreifen kann, dann soll man es, auch wenn die Chance ganz gering ist, soll man es tun. Und wenn ich verzweifelt bin, was geht's mich an? Das Kulturforum auf NDR 3 erinnerte an den kürzlich verstorbenen Kulturphilosophen Günther Anders mit einem Interviewporträt von Matthias Greffrath. Redaktion hatte Armin Halstenberg.